Schaut man sich zurzeit die mediale Debatte an, dann stoßen wir mit unserer heutigen Sendung ganz weit ins Utopische vor. Zurzeit werden wieder verschiedene Wege diskutiert, über Arbeitszeitverlängerung die wirtschaftliche Krise irgendwie abzufangen. Sei es die 48-Stunden-Woche oder eine Erhöhung des Renteneintrittsalters, vieles scheint zurzeit möglich und nötig, um Deutschland auf dem Weltmarkt wieder konkurrenzfähig zu machen. Wir wollen heute die Diskussion mal vom Kopf auf die Füße stellen und stattdessen fragen, haben wir nicht eigentlich zu viel Arbeit, arbeiten wir nicht zu lange und brauchen wir nicht stattdessen ein Recht auf Faulheit? Dazu habe ich mir wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, Lothar Gahlow-Bergemann. Lieber Lothar, ganz kurz zu deiner Person. Du bist seit vielen Jahren politisch aktiv als Autor und Referent, bist du sicherlich einigen schon mal begegnet mit verschiedenen Artikeln oder Vorträgen. Könntest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht einen ganz kurzen Einblick geben, welche Themen dich so umtreiben? Ja, hallo, erstmal danke für die Einladung. Also mich treiben viele Themen um. Ich bin ja sozusagen wenigstens unter den 68ern noch einer von den Jüngsten. Ich habe ja meine politische Biografie begann ja tatsächlich Ende der 60er Jahre. Und das Thema Arbeit, Arbeiterklasse, Gewerkschaft, Krise, Kapitalismus war für mich immer ganz zentral, eigentlich die ganzen Jahrzehnte lang. Aber bei mir kam im Laufe der Zeit doch zunehmend auch Arbeitskritik dazu und ein kritischer Blick auf eine traditionelle Linke, die, ich sage jetzt mal ein bisschen bösartig, die Arbeiterklasse und die Arbeit verherrlicht. Das war mir nicht in die Wiege gelegt am Anfang, aber das hat sich so entwickelt, auch im Zusammenhang mit der Krise der Linken und der zum Teil Katastrophengeschichte der Linken. Ich dachte mir, um unser heutiges Thema einzuführen, lohnt es sich da einfach mal von dir so ein paar Vortragstitel zu nennen. Du hältst Vorträge zum Beispiel zu Themen wie überflüssige Menschen oder überflüssige Arbeit, ein Seminar zu massiver Arbeitszeitverkürzung als Zukunftsprojekt oder auch genug geschuftet, radikale Arbeitszeitverkürzung als Baustein für eine bessere Zukunft. Vielleicht erstmal da so zur grundlegenden Begriffsklärung. Was verstehst du unter radikaler Arbeitszeitverkürzung und warum ist das eigentlich heutzutage so ein wichtiges Thema? Damit bist du ja sehr konträr zum Diskurs, den ich eingangs so ein bisschen skizziert habe. Da muss man natürlich zuerst mal drüber reden, was Arbeit überhaupt eigentlich ist. Also ein bisschen Begriffsarbeit, über den Begriff Arbeit kommt man nicht ganz drum rum. Weil es ist ja so die herrschende Meinung bis weit auch in die Linke hinein, alles was man so tut, sei Arbeit. Ich habe das auch lange geteilt. Ich denke mittlerweile, mit so einem Begriff von Arbeit beraubt man sich eigentlich der Analysefähigkeit. Deswegen versuche ich immer einen Gegensatz aufzumachen, einen Gegensatz darzustellen zwischen nützlicher, sinnvoller Tätigkeit und Arbeit. Das Problem bei Arbeit ist, dass sich das historisch entwickelt hat mit dem Kapitalismus. Das gab es in dieser Begrifflichkeit, wie es uns heute beherrscht, historisch vor dem Kapitalismus gar nicht. Dass praktisch alles menschliche Tun, alle menschliche Tätigkeit unter dem Begriff Arbeit subsumiert wird. Und das hat damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo alle darauf angewiesen sind, Waren zu verkaufen. Wir sind Warenverkäuferinnen. Und das ist auch übrigens erstmal auf der ganz allgemeinen Ebene, ganz egal, ob wir Kapitaleignerinnen sind oder ob wir Arbeiterinnen sind. Wir müssen sehen, dass wir Waren besitzen und Waren verkaufen können. Sonst geht es uns schlecht. Und die meisten Menschen haben nun mal im Wesentlichen nur eine Ware zu verkaufen, das ist die wahre Arbeitskraft. Und deswegen tritt unsere Tätigkeit, mit der wir unser Leben letztendlich garantieren können, tritt immer in der Form von Arbeit auf, genauer gesagt in der Form von Verkauf der wahren Arbeitskraft. Und wenn man das so angeht, dann hat man zumindest schon mal im Ansatz vielleicht den Unterschied drin zwischen Arbeit und nützlicher Tätigkeit. Denn wir sind, also jedenfalls die allermeisten, die nur ihre wahre Arbeitskraft zu verkaufen haben, wir sind gezwungen, letztendlich zu egal was auch immer zu tun, zu arbeiten, damit wir Lohn bekommen, damit wir von dem Lohn leben können. In einer Gesellschaft, in der wir nützlich tun würden, würden wir nicht arbeiten, sondern dann würden wir alles Gesellschaft demokratisch, solidarisch aushandeln, was wir tun wollen, was wir nicht tun wollen. Aber da wir arbeiten müssen und Lohn bekommen müssen, wenn wir sonst nicht leben können, sind wir im Grunde genommen gezwungen, alles zu machen. Das siehst du dann auch in ganzen Debatten. Jedes zwölfjährige Kind weiß, dass es viel zu viele Autos gibt. Das ist nicht schwer zu verstehen, aber wenn eben das Leben, der Lebensunterhalt ganz vieler Menschen davon abhängt, dass immer mehr Autos produziert werden, dann haben wir ein Problem. Und wenn ich dann sage, radikale Arbeitszeitverkürzung, dann sage ich natürlich nicht Däumchen drehen, wobei wir auch mehr Zeit zum Däumchen drehen brauchen. Aber es geht nicht darum, es gibt ja oft dann den Reflex, radikale Arbeitszeitverkürzung, die wollen nicht mehr arbeiten, die wollen nichts mehr tun. Nee, wir hätten so viel Dringendes zu tun, wir haben überhaupt keine Zeit für die vielen Arbeiten. Gibt es auch den bösen Begriff Bullshit-Arbeiten. Wir haben gar keine Zeit für den ganzen Bullshit, den wir zum Teil, mit dem wir uns zum Teil befassen müssen. Wir hätten viel dringendere Dinge zu regeln. Zum Beispiel ökologische Krise und so weiter. Ich finde deinen Gedanken sehr interessant, diesen Verkauf der wahren Arbeitskraft auch zum Ausgangspunkt zu nehmen für eine größere, allgemeinere Gesellschaftskritik. Du hast ja auch Vorträge mit dem Titel wie Arbeit macht unfrei zum Zusammenhang von Arbeitsfetisch und Antisemitismus oder auch radikale Arbeitszeitverkürzung für ein besseres Leben gegen rechts. Was verstehst du vielleicht unter diesem Arbeitsfetisch, beziehungsweise wie hängt dieser auch mit dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung nach rechts hin? Wie hängt er damit zusammen? Es kommt uns ja so vor, als gäbe es sozusagen ein Naturgesetz, das gar nicht länger zu hinterfragen ist. Und dieses Naturgesetz heißt, wir müssen arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, weil wir damit wir leben können. Nur ist es so, kein Mensch braucht wirklich Geld. Was wir wirklich brauchen, ist Wohnung, Kleidung, Nahrung, Bildung und so weiter und so weiter. Und in der Gesellschaft, in der wir leben und von der Wirtschaft, in der wir abhängen, da können wir nur an Wohnung, Kleidung, Nahrung kommen, in unterschiedlichem Ausmaß, je nach unseren Möglichkeiten, wenn wir an Geld kommen. Und um an Geld zu kommen, müssen wir unsere Waren verkaufen und die meisten können nur die wahre Arbeitskraft verkaufen. Das erscheint uns als Naturgesetz. Das wird erstmal überhaupt nicht da fragt, du musst arbeiten gehen, du musst doch irgendwie arbeiten gehen, du musst Geld verdienen. Das war in der Menschheitsgeschichte fast nie so, wenn du mal längere Zeitraum betrachtest. Das gilt für große Teile der Bevölkerung zunehmend, sogar in den reicheren Ländern, immer weniger. Aber wir halten es für ein Naturgesetz, so wie das Wasser den Berg runterläuft, dass man Luft zum Atmen braucht. Das ist ein Naturgesetz. Und wenn dann etwas schiefläuft in der Gesellschaft, wenn dann Krisen, Wirtschaftskrisen und so weiter auftauchen, dann kommt das herrschende Bewusstsein überhaupt nicht auf die Idee, dass das was mit der Basiskonstitution zu tun hätte, nämlich dass wir arbeiten müssen, um Geld zu verdienen und so weiter, sondern dann kann es ja nur irgendwo Menschen geben, die dieses Naturgesetz aushebeln. Menschen, die daran schuld sind, dass auf einmal Krisen geschehen, wodurch alles so natürlich, logisch und überzeugend eingerichtet ist. Das erleben wir immer, diese ideologische Verarbeitung in den Krisen, die sich bis hin dann im Extremfall antisemitische Wahnvorstellungen, dass einige wenige gierige, reiche die Welt beherrschen und unser Unglück sind. Wir sind die, die ehrlich arbeiten und die betrügen uns. Weil in dieser Vorstellung, dass Arbeit was ganz Natürliches sei und wir, die ehrlich Arbeitenden sind, steckt auch ganz viel ein schlimmes Krisenpotenzial. Deswegen hängt das für mich zusammen. Antisemitismus und Arbeitsfähigkeit. Antisemitismus, die Vorstellung, dass die Welt so, wie sie eingerichtet ist, doch eigentlich in Ordnung sei, wenn es nicht die Gierigen gäbe, die wenigen Gierigen, die das Geld und damit die Welt beherrschen. Das ist sicher die eine Seite Antisemitismus und auch heute mit dem Kampf gegen Rechts. Ich finde das total spannend, wenn man sich mal anschaut, wer wählt AfD? Es gibt ja den Spruch, hinter dem Faschismus steht das Kapital. Das könnte eigentlich ein ziemlich cooler Spruch sein, wenn ein vernünftiger Begriff von Kapital dahinter stünde. Aber dieser Spruch, hinter dem Faschismus steht das Kapital, der wird meistens so gedacht und verwendet, hinter dem Faschismus stehen die Kapitalisten. Und das ist etwas zu kurz gedacht. Erstmal sind es die Arbeiter, die Trump wählen. Und erstmal sind es die Arbeiter, viele jedenfalls, die AfD wählen. Und Kapitalisten, ja, es bewegen sich auch welche in die Richtung. Aber du hast noch zumindest in Europa viele Kapitalisten, die warnen davor, vor diesen rechten Parteien. Warum machen sie das? Nicht, weil sie Menschenfreunde wären, sondern weil sie wissen, dass in einer globalisierten Wirtschaft ihre Profite gefährdet sind, wenn alles sich national einengt. Aber die Arbeiter an sich sind aufgrund ihrer Klassenlage nicht diejenigen, die automatisch gegen Faschismus stehen. Warum? Weil der Zwang zum Verkauf der wahren Arbeitskraft ein beständiger Quell des Autoritarismus ist. Eine beständige Quelle des Autoritarismus. Das fängt beim Vorstellungsgespräch an. Kriegst du den Job oder krieg ich den Job? Konkurrenz. Du oder ich? Das fängt bei der Fabrik an. Wo soll die Fabrik hin? Soll sie in Deutschland stehen oder in Polen stehen? Nee, sie sollen in Ungarn stehen. Ach nee, lieber in Vietnam und so weiter. Konkurrenz. Und die Arbeiter sind gezwungen mitzumachen. Nee, die Fabrik soll bei uns stehen, die anderen sind egal. Flüchtlinge sollen wegbleiben, sollen nicht in unsere Sozialsysteme. Wir gegen die und so weiter und so weiter. Der Zwang zum Verkauf der wahren Arbeitskraft ist ein beständiger Quell des Autoritarismus. Und deswegen müssen wir uns der schmerzhaften Wahrheit stellen, dass niemand die Logik unserer Wirtschaft, von der wir alle abhängen, so gut auf den Punkt bringt als die AfD. Die Logik dieser Wirtschaft ist ein knallharter Ellenbogenegoismus. Und in diese Logik sind auch die Menschen einbezogen, die gezwungen sind, ihre wahre Arbeitskraft zu verkaufen. Deswegen ist es illusionär zu glauben, die Arbeiter müssen nur ihre Klassenlage erkennen und dann wären sie schon Antifaschisten. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Es ist nicht so einfach. Das bietet für uns doch eigentlich auch schon eine sehr gute Überleitung zu dem Text, den wir uns heute vornehmen wollen. Denn diese Frage, dass die Arbeiter, in deren Sinne ja so viel geschrieben wurde und für die Verbesserung der Arbeiter sehr viel geschrieben wurde, dass die sozusagen auch nicht rauszunehmen sind aus diesem System, beziehungsweise auch selbst ideologisch darin verstrickt, ist, glaube ich, ein ganz guter Aufhänger, um sich Paul Lafargue das Recht auf Faulheit einmal zu widmen. Dieser Text ist 1880 das erste Mal erschienen in der französischen Zeitung L'Égalité. Ich glaube, man kann ihn ganz gut zusammenfassen als ein Plädoyer für die radikale Verbesserung der Lebensbedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Er kritisiert darin die damalige Arbeitsmoral, wonach Fleiß und Verzicht so die höchsten Tugenden seien. Aber eben diese Tugenden, macht er als Hauptursache aus für die Krise des Kapitalismus. Demnach wären das so die ideologischen Gründe für die Überproduktion von Waren auf der einen Seite und die Unterversorgung mit Gütern und Freizeit auf der anderen Seite, also die Verelendung des Proletariats. Wie würdest du vielleicht so die Stoßrichtung, die Grundthesen des Textes zusammenfassen? Also erstmal hat Lafargue einen ganz erfrischenden Stil. Da hast du nicht, und das ist ja immerhin 1880 und du hast gesagt, da hast du noch überhaupt nicht diese Verehrung der Arbeit. Zur gleichen Zeit entstehen ja in Deutschland dann diese Bilder der frühen Gewerkschaften, der frühen Sozialdemokratie, wo tatsächlich die Arbeit als Göttin dargestellt wird. Und genau das greift er an. ist es vielleicht sogar mal interessant, einen Blick in die Biografie von dem Paul Lafargue zu werfen. Der ist ja in der Karibik ist er ja geboren und er hat Vorfahren, französische, karibische, jüdische Vorfahren. Er leidet zeitlebens unter rassistischen und antisemitischen Vorurteilen. Das macht aber wahrscheinlich auch einen Teil seines Internationalismus aus und seiner, ich sag mal, nicht eurozentristischen Fixiertheit auf bestimmte Themen, auch auf das Christentum zum Beispiel, mit dem er auch nicht so wirklich zurechtkommt. Er findet ja dann Marx, also sehr spannend und nähert sich Marx auch an und ist dann ganz begeistert von Marx, ist sozusagen ein Jünger von Marx, könnte man nie sein, egal von wem, ist er aber als junger Mann. Und der Marx findet ihn ja erstmal auch ganz interessant und spannend, diesen jungen Mann. Dann stellt sich aber heraus, da wittert der alte Marx, dass der junge Paul Lafargue Interesse entwickelt für seine Tochter Laura. Und in dem Moment, wo der alte Marx das merkt, brechen auch bei Marx rassistische Vorurteile raus gegen den Paul Lafargue. Also da gibt es einen Briefwechsel zwischen Marx und Engels. Jetzt wirklich üble Stellen. Also Marx sagt zum Beispiel, der Vater von Paul Lafargue sei ein Gorilla gewesen oder so Zeug. Also richtig rassistisches Zeug. Man sieht übrigens, aber das ist vielleicht nur eine Nebenbemerkung an dem Beispiel, dass man nie der Fan von irgendjemandem sein sollte und wenn er auch an bestimmten Punkten vielleicht auch recht hat und gut ist. Paul Lafargue hat eine bestimmte Freiheit da, die du gerade in der deutschen Arbeiterbewegung gar nicht findest. Der hat nicht so ganz sympathischerweise nicht so ganz reingepasst in die doch recht starre, arbeitsfixierte europäische Arbeiterklassenwelt, auch in die marxische oder marxistische Welt nicht so stark. Das ist spannend, das ist spannend. Gehört, glaube ich, dazu, wenn man sich der Person nähern will und auch seinen Thesen, die ja leider keine Chance hatten, sich durchzusetzen in der Arbeiterbewegung. Seiner Ansicht nach habe ja das Christentum früher die Mehrheit der Menschen von dem Wunsch nach einem besseren Leben abgehalten, indem der Mehrheit eben Askese gepredigt wurde. Sie sollten nicht nach einem besseren Leben streben, das sei unsittlich. Und diese Rolle, so sagt er, würde eben heute die kapitalistisch-bürgerliche Moral übernehmen. Demnach solle der Arbeiter seine Bedürfnisse auf ein Minimum reduzieren. Er soll also sehr sparsam und genügsam sein. Gleichzeitig soll er aber fleißig sein. Also er nennt es, ne, schuften wie eine Maschine ohne Rast. Was also dem Arbeiter nun eigentlich als so ein ganz unhaltbarer Ausbeutungs- und Unterdrückungszusammenhang so erfahrbar sein müsste, erscheint ihm aber dann als eine heilige Pflicht. Arbeit wird also von so einem notwendigen Übel zum Selbstzweck. Und er beschreibt eben, wie so eine kleinbürgerliche Moral, also fleißig sein und trotzdem verzichten, die vorherrschende Ideologie auch im Proletariat wird. Und diese Beschreibung mag uns ja auch für heute, vielleicht heute ein bisschen irritieren, denn denken wir so an den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Und denken wir natürlich auch an ganz extreme Ausbeutung und Armut. Und nun kommt aber eben Lafargue und macht nicht nur irgendwie die herrschende Klasse dafür verantwortlich oder so abstrakte Gesetze von Kapital und Markt, sondern eben auch die ideologische Verblendung der Arbeiter selbst. Welchen Anteil hatte denn deiner Ansicht nach damals dieser Arbeitsfetisch eben auch an den elenden Zuständen? Und ist es vielleicht auch heute noch relevant? Gut, also jetzt erstmal historisch, damals im 19. Jahrhundert. Natürlich sind die Leute, das wäre auch eine Kritik an Lafargue, die ihm ja auch entgegengehalten wurde und die auch nicht völlig falsch war. Natürlich waren die Arbeiter natürlich auch erstmal gezwungen, sich darauf einzulassen. Weil wenn Lafargue dann sagte, ihr Arbeiter macht einfach ein Gesetz, dass nur 3 Stunden gearbeitet wird, dann hat er ja recht und dann ist es sehr sympathisch, es enthebt aber die Arbeiter natürlich noch nicht der Notwendigkeit, irgendwie was zu essen zu kriegen. Und deswegen gab es natürlich, das muss man dann schon kritisch bemerken, gab es natürlich nicht nur diesen Arbeitswahn, den er richtig benennt, aber es gab natürlich auch den ganz objektiven Zwang, sich diesem Arbeitsregime zu unterwerfen. Insofern ist mir der Text von Lafargue so sympathisch. Er ist dann ein bisschen auch voluntaristisch, weil er einfach sagt, ja, ihr müsst es halt einfach anders machen und warum macht ihr das? Trotzdem, es gehört beides zusammen. Man muss den objektiven Zwang sehen und man muss aber auch ganz scharf kritisieren die Unterwerfung der Arbeiter unter diese Vorstellung, die Arbeit sei das Ein und Alles. Ganz im Anfang, frühes 19. Jahrhundert, gab es noch die sogenannten Maschinenstürmerbewegung, gerade in England, wo sich ArbeiterInnen gewehrt haben, in den Fabrikzwang hineingesteckt zu werden. Das ging aber relativ bald zu Ende und relativ schnell hat die Arbeiterbewegung, jedenfalls der Mainstream der Arbeiterbewegung, die Arbeiter verherrlicht. Das hat zwei Ursachen. Der eine ist tatsächlich der objektive Zwang, sich dem Fabrikregime zu unterwerfen, weil man irgendwie leben musste. Aber die andere Ursache, und der wurde in der klassischen Arbeiterbewegung immer total überbetont. Und die andere Seite ist der subjektive Zwang, dass man sich innerlich darauf eingelassen hat oder das für ein Naturgesetz gehalten hat. Und das war das Problem der Linken oder großer Teile der Linken bis heute, dass man das für ein Naturgesetz hält und meint, man kommt aus den Verhältnissen raus, indem man halt höhere Löhne fordert und also nichts gegen höhere Löhne, aber im Rahmen des Lohnsystems wird man nicht aus den Verhältnissen wirklich rauskommen. Es gibt auch eine Stelle, in der Lafargue, dass genau diese Erziehung hin zur Arbeit und was das eigentlich auch mit dem Proletariat macht, finde ich auch ganz treffend kritisiert. Er beschreibt nämlich, dass hartes Arbeiten auch eben so eine erzieherische Kur damals war gegen unmoralisches und sündhaftes Verhalten. Einige haben ja vielleicht schon mal von dem Begriff Arbeitshäuser gehört, wo man sogenannte Arbeitsunwillige eben eingesperrt und durch Zwangsarbeit drangsaliert hatte. Und er kritisiert eben, dass aber mittlerweile durch diese Erziehung die Arbeiter gar nicht mehr über diese herrschende Moral hinausdenken könnten, obwohl sie die Leidtragenden sind. Ich habe da mal so ein Zitat mitgebracht. Die modernen Werkstätten sind ideale Zuchthäuser geworden, in welche man die Arbeitermassen einsperrt und in denen man nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und Kinder zu 12- und 14-stündiger Zwangsarbeit verdammt. Und die Nachkommen der Schreckenshelden haben sich durch die Religion der Arbeit so weit degradieren lassen, dass sie 1848 das Gesetz, welches die Arbeit in den Fabriken auf 12 Stunden täglich beschränkte, als eine revolutionäre Errungenschaft entgegennahmen. Sie proklamierten das Recht auf Arbeit als ein revolutionäres Prinzip. Schande über das französische Proletariat. Genau, ja, also wunderbare Stelle, sehr sympathisch. Das ist genau das, was dann in der klassischen marxistischen Arbeiterbewegung oder gar marxistisch-leninistischen Arbeiterbewegung zunehmend verloren gegangen ist. Ja, Schande über das Proletariat. Warum eigentlich nicht? Schau dir mal die Klimakleber an und wie mit ihnen umgegangen wurde, mit den Klimaklebern. Und zwar nicht nur von oben, sondern auch von unten. Das sind nun Leute, die sich ernsthafte, wirklich berechtigte, große Sorgen machen über den Klimawandel. Das sind junge Leute, die an ihre Zukunft denken. Und ich sage so, wie? Und dann haben die solche Aktionen gemacht, wie sich da zum Beispiel auf die Straßen gesetzt. So. Und dann sind, also die Arbeiterklasse ist natürlich falsch, aber Teile der Arbeiterklasse, Männer übrigens, total ausgerastet. Wir haben noch die Bilder im Kopf, die Videos kann man noch sehen. Wie, ich muss wirklich sagen, Macker aus ihren Autos, brüllend rausrennen, junge Frauen an den Haaren über die Straße zerren. Und eigentlich nur noch raus, Auto, Auto, mein Auto, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und dann kommen welche und reden von der revolutionären Arbeiterklasse. Also da kann ich sagen, nein, danke. Es ist eine solche Fixierung auf die Arbeit und mein Auto, Und sowas wie die Klimakrise, das gibt es überhaupt, das wird geleugnet. Zunehmend Menschen leugnen die Klimakrise. Warum? Weil wenn sie die Tatsache an sich rankommen lassen würden, müssten sie ja einsehen, dass sich was ändern muss, dass sie vielleicht selbst auch ihr Verhalten ändern müssen und dass man vielleicht tatsächlich nicht auf Dauer leben kann von der Produktion von immer mehr Autos, aber wird zugemacht. Und dann hast du oft, schau dir den typischen AfD-Wähler an, er ist überwiegend männlich und er lebt in seinem 3A-Universum, ne? Auto, Arbeit, Ausländer. Ja, das ist ungefähr das Weltbild. Die Ausländer nehmen mir meine Arbeit weg, die Ökos nehmen mir meine Arbeit und mein Auto weg. Und das ist, um was sich mein Leben dreht. Auto, Arbeit, Ausländer. Das sind erstmal überhaupt nicht die Kapitalisten. Das ist der Kapitalismus. Das ist der Zwang des Kapitalismus. Das ist der Zwang zum Verkauf der wahren Arbeitskraft. Und dann eben eine völlig verengte Sicht. Wer anzweifelt, dass die Verhältnisse nicht in Ordnung sind, der ist derjenige, der die Krise produziert. Wenn das so einfach wäre mit den Arbeitern, dass die einfach ihre Lage kriegen, dann hätte es erstens den Ersten Weltkrieg schon nicht gegeben, weil die Arbeiter dann das gemacht hätten in allen Ländern, was die Sozialistische Internationale damals beschlossen hat, nämlich wenn die Imperialisten Krieg machen, dann machen wir die Revolution. Hat nicht stattgefunden. Kann man natürlich sagen, haben sich Leninisten zum Teil bis heute damit begnügt zu sagen, ja, das waren die bösen Führer der Sozialdemokratie, die Arbeiter betrogen haben, ist ein bisschen zu einfaches Weltbild. Es waren letztendlich die Arbeiter selbst nicht, die Revolution halt nicht gemacht haben, waren die Arbeiter, die Revolution nicht gemacht haben. Der Nationalsozialismus hatte eine Massenbasis. Und nicht nur von kleinen Bürgern und Kapitalisten. Da haben die Arbeiter wieder nicht die Revolution gemacht. Und nach 45 waren sie erst recht nicht die Revolution. Das kann man sich nur damit erklären, entweder auf eine platte Art und Weise, wenn man sagt, die sind alle manipuliert, die werden manipuliert. Damit sage ich übrigens gleichzeitig, die sind saudumm, weil ich lass mich nicht manipulieren, aber die lassen sich manipulieren. Damit sage ich inhärent, die brauchen halt die richtigen Führer und das bin ich und die so denken wie ich. Oder ich versuche mal, diese lange Geschichte der ausbleibenden Revolution unter einem anderen Gesichtspunkt zu betrachten und fragen, vielleicht hat das ganz objektive Ursachen und vielleicht ist das mit der Lage der Menschen, die gezwungen sind, ihre wahre Arbeitskraft zu verkaufen, viel komplexer, als man sich so das als möchte gern revolutionär denkt. Ich finde da dein Stichwort Klimawandel nochmal sehr gut, um einige Argumente von Lafargue aufzugreifen. Denn so ein Fortschrittspessimismus, also dass eine immer weiter fortschreitende technische Entwicklung und Industrialisierung gar nicht so gut ist unbedingt immer, ist tatsächlich ja nicht nur eine Idee des 21. Jahrhunderts, wie wir hier auch bei Lafargue nachlesen können. Denn er hat auch damals schon ganz große Zweifel daran geäußert, beziehungsweise hat so die Schere aufgezeigt zwischen dem realen Elend auf der einen Seite, aber den technischen Möglichkeiten, die es da eigentlich gäbe, dieses Elend zu beseitigen, auf der anderen Seite. Also wir lesen bei ihm auch wirklich sehr polemische Passagen, wie er zum Beispiel sagt, führe die Fabrikarbeit ein und adieu Freude, Gesundheit, Freiheit, adieu alles, was das Leben schön und lebenswert macht. Also solche eindeutigen Sachen. Aber er macht auch eine Rechnung auf, zu was sozusagen der technische Fortschritt eigentlich so imstande wäre. Seine These ist, war nämlich damals schon im 19. Jahrhundert eigentlich, wer mit den vorhandenen technischen Möglichkeiten ein gutes Leben für alle schon möglich. Er macht da so ein kleines Rechenbeispiel auf, was ich mal rausgesucht habe. Er sagt, früher konnte eben eine Arbeiterin in einer Stunde 5 Maschen produzieren. Und schon die Maschinen der damaligen Zeit könnten in einer Stunde 30.000 Maschen anfertigen. Nun rechnet er also, jede Minute Maschinenarbeit ermöglicht der Arbeiterin 10 Tage Ruhe. Doch anstatt diese Ruhe zu nutzen, scheinen nun die Arbeiterin mit den Maschinen zu konkurrieren. Er schreibt, je mehr sich die Maschine vervollkommnet und mit beständig verbesserter Schnelligkeit und Präzision die menschliche Arbeit verdrängt, verdoppelt der Arbeiter, anstatt seine Ruhe entsprechend zu vermehren, noch seine Anstrengungen, als wollte er mit der Maschine wetteifern. Nun können wir ja erstmal sagen, diese Gegenüberstellung zwischen Hand- und Maschinenarbeit aus dem 19. Jahrhundert ist ja schon sehr beeindruckend. Man hat ja die Produktion seitdem ja doch noch mal ein paar Schippen zugelegt an Effizienzsteigerung, so kann man es, glaube ich, sagen. Stellt sich ja die Frage, warum sind wir denn immer noch so weit weg von den 3 Stunden Arbeit, die Lafargue schon vor 150 Jahren eigentlich für möglich gehalten hat, damit alle ein gutes Leben haben? Ja, total spannende und schöne Passage auch, wo einem nochmal klar wird, wie du sagst, was eigentlich möglich wäre und was eigentlich möglich gewesen wäre in der ganzen Zeit. Nun ist das aber natürlich jetzt nicht einfach irgendwie der Dummheit der Arbeiter geschuldet. Und das manchmal ist mir das bei Lafargue dann doch etwas zu kurzfristig, da sagt, ach, ihr Arbeiter, ihr blickt's doch einfach nicht und dann macht's doch einfach mal völlig anders. Ich finde das richtig. Auf der einen Seite ist aber auch verkürzt, weil es gibt natürlich auch objektive Zwänge und es käme dann darauf an, eine wirkliche Kritik des Kapitalismus käme es darauf an, diese objektiven Zwänge auch zu entwickeln. Und das macht der Lafargue, glaube ich, zu wenig. Was nicht heißt, dass er nicht die ganz wichtige die andere, die subjektive Seite betont. Und der objektive Zwang, da ist halt der, dass dieser Wachstumszwang ja nicht einfach ein neutraler Zwang ist, das immer mehr werden muss, sondern dass das ein Zwang ist, das aus Kapital immer mehr Kapital werden muss. Und deswegen, und das wurde auch in der klassischen Arbeiterbewegung, auch in der marxistisch geprägten Arbeiterbewegung viel zu wenig eigentlich gesehen. Wir haben erst seit einigen Jahren, und zwar nie, kaum aus der marxistischen Bewegung heraus, sondern von außen durch die ökologische Bewegung, durch das wachsende ökologische Bewusstsein sind wir auf den Wachstumszwang gestoßen worden. Und war hat der alte Marx angeblich ein bisschen was sich auch damit noch befasst und so weiter. Es gibt keine kohärente marxistische Theorie dieses immanenten Wachstumszwangs. Und das ist halt was ganz anderes als die klassische Kapitalismuskritik, die eine Kapitalistenkritik ist. Da gibt es die Kapitalisten und die beuten aus, und da gibt es die Arbeiter, die sind aus, weil das ist alles wichtig. Das erklärt aber nicht die Krise und den Wachstumszwang. Und da nun eben unter diesen Verhältnissen, wo Kapital immer mehr Kapital werden muss, ganz objektiv, die technische Entwicklung vorangegangen ist, konnte auch nicht der Produktivitätsfortschritt umgesetzt werden in Fortschritt für die Bevölkerung, jedenfalls bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie es dann möglich gewesen wäre. Also man braucht eine fundierte, wirkliche Kapitalismuskritik, um dahinter zu steigen, warum die Produktivitätssteigerungen nicht automatisch zu irgendwie dem deutlich besseren Leben für die Massen geführt hat. Und das ist jetzt extrem. Wirklich, seit einem halben Jahrhundert haben wir die mikroelektronische Produktivkraftrevolution, also die Roboter und Computer werden immer besser und wir sollen immer länger arbeiten. Dies ständig heißt es, ihr müsst mehr arbeiten, ihr müsst mehr arbeiten. Warum? Um euren Wohlstand zu sichern. Ja, was soll denn das für ein Wohlstand sein? Immer mehr überflüssige Autos, immer mehr Plastik im Meer, immer höhere Finanzgebirge und dafür kriegen dann junge Leute gesagt, dafür sollt ihr arbeiten, Rente mit 70, mit 75, mit 80. Ist doch ein offenes Geheimnis. Wer heute unter 40 ist, der kriegt doch keine Rente mehr. Das ist ein offenes Geheimnis. Und das unter Bedingungen, wo die Produktivität explodiert, das ist ein solcher Widerspruch, ein solcher Widerspruch. Von oben heißt es immer, ihr müsst länger arbeiten, müsst länger. Und übrigens wisst ihr sowieso, dass es euch in Zukunft schlecht, den Jungen wird es schlechter gehen als den anderen. Unglaublich. Aber ihr sollt mehr arbeiten. Und das alles für euren Wohlstand. Das ist so absurd. Das ist so absurd. Wir haben heute die Situation, ihr sollt mehr arbeiten, aber es wird euch schlechter gehen. Das ist so absurd, dass sich da ein Punkt auftut, wo ein riesengroßer Widerspruch da ist zwischen den System notwendigen Anforderungen, dass dieser Kapitalismus weiter prozessieren kann und dem, was immer mehr Menschen wollen. Immer mehr Menschen sagen, ich habe überhaupt keinen Bock auf immer mehr Arbeit. Ich sehe es überhaupt nicht ein. Das ist nicht meine Vorstellung von einem guten Leben. Und wenn wir vernünftig wirtschaften würden, dann würden wir auch alle schon viel länger, viel weniger arbeiten und die Jungen wie die Alten und es würde uns besser gehen. Und an dem Punkt, ihr sollt mehr Bock auf Arbeit haben und nein, wir haben nicht mehr Bock auf Arbeit. An dem Punkt sehe ich eine total spannende gesellschaftliche Kontroverse entstehen, die das Potenzial hat, dass daraus Kämpfe werden, die sich möglicherweise tatsächlich einem kritischen Punkt nähern, an dem die Systemfrage gestellt werden kann, und zwar nicht nur theoretisch, sondern praktisch, weil Massen von Menschen mit ihrem Anspruch an ein gutes Leben in Widerspruch geraten zur Logik dieses ewigen Kapitalwachstums. Deswegen ist die Frage der Arbeit und der Arbeitszeitverkürzung, für mich auch so spannend. Da finde ich es vielleicht ganz interessant, sich nochmal anzuschauen, wie Lafargue eigentlich diese Krise analysiert und was er dann vorschlägt, wie man da rauskommen könnte und wie sinnvoll das eigentlich ist. Du hast ja gerade schon angedeutet, dass er sich das da ein bisschen einfach macht. Also Lafargue beschreibt ja, dass der Kapitalismus durch Überproduktion immer wieder in die Krise gerät. Er macht dann so die Rechnung auf, dass die Arbeiter zwar immer mehr und immer produktiver arbeiten, immer mehr Waren entstehen, sie aber zeitgleich immer weniger Möglichkeiten haben, diese Waren auch zu konsumieren und immer asketischer leben sollen. Dadurch gibt es zwar immer mehr Waren, die werden aber immer weniger gekauft. Und irgendwann kann man sozusagen dann auch keine neuen Märkte mehr erschließen im Ausland, also Stichwort Imperialismus, der gerät dann auch irgendwann an seine Grenzen und das führe eben zu einer Krise. Die Unternehmer können ihre Waren nicht mehr verkaufen, drohen pleite zu gehen, kürzen dann die Löhne der Arbeiter und verramschen ihre Waren. Dadurch, beschreibt er, würde es dann noch mehr Waren geben, die aber noch weniger konsumiert werden könnten. Und das setzt dann so einen Teufelskreis in Gang. Und das Rezept von Lafargue dagegen, da macht er es sich sehr einfach und sagt, naja, da muss einfach weniger gearbeitet werden und das Proletariat muss eben diesen Arbeitsfetisch und die Askese ablegen. Denn dadurch gibt es dann keine Überproduktion mehr und das, was produziert wird, könnten dann die Arbeiter auch endlich konsumieren. Und dann wäre sozusagen ein gutes Leben und ein Gleichgewicht geschaffen. Was ist da Wahres dran und wo hinkt diese Analyse vielleicht auch ein bisschen? Die hängt natürlich schon, aber immerhin, das war vor 150 Jahren, wir reden über das Jahr 1880, ist natürlich die Situation, dass gerade in Europa, wo er ja auch lebt, Massen von Menschen sehr schlecht leben, sehr wenig Einkünfte haben. Es hat sich ja dann was gebessert. Also es war ja nicht so, dass die Arbeiterbewegung erfolglos gewesen sei. Die Arbeiterbewegung hat ja dann durchaus einiges erkämpft, zunächst mal in den folgenden Jahrzehnten. Es war nicht die Revolution oder den Sozialismus, was auch immer das sein soll, aber er hat doch für viele, für große Bevölkerungsteile höhere Löhne erreicht, einen besseren Lebensstandard erreicht, auch in gewissem Maß geringere Arbeitszeiten erreicht. Es hat sich ja nun gezeigt, dass das erstens in einer gewissen Phase des Kapitalismus durchsetzbar war, in harten Kämpfen, aber immerhin durchsetzbar war, dass das zweitens die Lebensverhältnisse von nicht wenigen Menschen doch ein Stück weit verbessert hat und dass das drittens überhaupt nicht zum Ende des Kapitalismus geführt hat, sondern im Gegenteil dadurch, dass größere Teile auch der Arbeiterklasse in die Lage versetzt wurden, auf Grundlage eigener Kämpfe in die Lage versetzt wurden, mehr zu konsumieren, hat sich der Kapitalismus durchaus weiterentwickelt, und hat neue Absatzmärkte gefunden. Größere Teile der Arbeiterklasse konnten anfangen, auch mehr zu konsumieren. Und das hat den Kapitalisten eigentlich überhaupt nicht geschadet. Und das auch zum ewigen, dem angeblich dem totalen Widerspruch der Interessen zwischen den Kapitalisten und den Arbeitern, den gibt es halt so nicht, weil wenn es den gäbe, also diesen völligen Widerspruch, diesen antagonistischen Widerspruch, Den gibt es halt nicht. Wenn es den gäbe, dann wären wir schon längst weiter. Es gibt Interessenwidersprüche, das ist völlig klar. Wir wollen höheren Lohn und kürzere Arbeitszeit und so weiter. Und trotzdem, alle bisherigen Lohnerhöhungen, die erkämpft werden konnten, haben nicht dazu geführt, dass der Kapitalismus zusammengebrochen ist. Wenn wir jetzt so sagen, vielleicht um ein kleines Resümee auch über den Text zu ziehen. Du hast vorhin gesagt, diesen Text zu lesen ist durchaus erfrischend, aber du hast trotzdem auch darauf hingewiesen, dass die Analyse, die er vornimmt, an manchen Stellen eben für die damalige Zeit vielleicht auch schon gut war, aber sich dann doch nicht als ganz ausreichend vielleicht auch gezeigt hat. Wäre aus deiner Sicht dieser Text heute immer noch lesenswert, beziehungsweise an welchen Stellen ist er vielleicht auch überholt oder wo müsste man sich vielleicht auch mal anders Rat holen bei anderen Texten? Ja, wir haben ja jetzt schon einiges auch genannt. Also man kann ihn natürlich nicht als Handlungsanweisung hier heute lesen. Ich finde trotzdem, man sollte diesen Text kennen und ihn lesen. Er war ja jahrzehntelang völlig vergessen praktisch. Und seit einiger Zeit wenden sich doch wieder mehr Menschen diesem Text zu. Schon allein deswegen, weil dieser Text demonstriert, dass es in der Arbeiterbewegung auch andere Traditionen gab. Es gab andere Traditionen und zwar von Anfang an sehr arbeitskritische Traditionen. Es gab nicht nur den Strang, die Arbeit ist ein Heiligtum, Arbeit, Arbeit, Arbeit, alles muss sich um die Sonne Arbeit drehen. Die Arbeiterbewegung war viel bunter und da steckt viel mehr Potenzial drin. Auch Potenzial zur Verbindung mit anderen Bewegungen, zum Beispiel die Ökologiebewegung, die Frauenbewegung, diese ganzen Dinge, die so nicht sträflich vernachlässigt worden sind von der marxistischen Arbeiterklassenbegeisterung. Das hätte auch anders laufen können, wenn Stimmen wie zum Beispiel die von Paula Frag ein bisschen ernster genommen worden wären und sie nicht einfach abgewatscht worden wären, sondern sich vielleicht ein fruchtbarer Diskurs darum auch entwickelt hätte, was leider nicht der Fall war. Das wäre unter dem Druck der Verhältnisse heute nachzuholen. Sehr spannend finde ich, weil du auch nach Literatur gefragt hast und war für mich auch sehr wichtig, das Manifest gegen die Arbeit, das nun ja auch schon über ein Vierteljahrhundert alt ist von der Gobi-Krise, die das tatsächlich diesen Strang wieder aufnimmt und wie ich glaube auch etwas fundierter als Lafargue, was kein Vorwurf an Lafargue ist, der 100 Jahre früher gelebt hat, etwas fundierter diesen Strang wieder aufnimmt und eine Kapitalismuskritik entwickelt, die von der Kritik der Arbeit ausgeht und nicht von der Kritik der Kapitalisten. Also werden auch Kapitalisten kritisiert, aber die sagen letztendlich, ist Arbeit und Kapital identisch. Deswegen gibt es auch nicht den Antagonist, den Widerspruch zwischen der Arbeiterklasse und der Kapitalistenklasse. Man muss immanente Kämpfe führen, aber wenn man drüber raus will, muss man den ganzen Zusammenhang von Arbeit und Kapital angreifen. Also alles das, was dann in den 90er Jahren begonnen hat, unter der Überschrift Wertkritik, Arbeitskritik, das ist total spannend. Und darin sehe ich das theoretische Fundament eigentlich oder theoretische Grundlagen dafür, dass es vielleicht doch gelingen kann, aus diesem Kapitalismus auszusteigen. Und da kann man mit gutem Recht sagen, Lafargue war einer der voll, bei all seiner Beschränktheit, aber auch in seinem Mut, in seiner erfrischenden Art, in seiner unkonventionellen Art, auch über den Tellerrand hinauszudenken, da war Lafargue ein sympathischer Vorläufer. Ich muss sagen, mich hat tatsächlich sehr begeistert an diesem Text, dass ich auf der einen Seite einen sehr harschen Ton festgestellt habe, wenn er eben diese elenden Verhältnisse kritisiert, unter denen die Menschen damals leben mussten. Und auf der anderen Seite nimmt er aber die Arbeiter nicht aus der Pflicht und zeigt auf, wie auch ihre eigene Arbeitsmoral, also diese Ideologie, auch auf sie wirkt und sie damit auch Teil des Problems sind. Und vor allem, wenn man sich anschaut, dass es ja auch ein Text war, der auf eine Breitenwirkung zielte, also doch eher so ein Agitationstext ist, finde ich das wirklich ganz erstaunlich, weil das doch etwas ist, das mir heute ganz doll fehlt, wenn man sich so mit politischen Aufrufen von linken Parteien oder Gewerkschaften beschäftigt, dass sie diese Ideologiekritik immer weniger leisten und auch die Leute kritisieren, für die sie sozusagen auch eine Verbesserung erkämpfen wollen und die so ein bisschen aus der Pflicht nehmen. Stimme ich dir absolut zu, Das führt mich dann vielleicht zu so ja. einer Frage auch nach einem neuen Bewusstsein. Denn wenn wir jetzt darüber reden, dass Arbeitszeitverkürzung sozusagen sehr vernünftig und sehr logisch ist, denn wir haben auf der einen Seite eine Überproduktion, die zu Krisen führt bei Mensch und Natur und das muss irgendwie weniger werden und wir haben ja auch die Mittel, trotzdem ein gutes Leben für alle zu garantieren, fragt man sich natürlich, warum klappt das nicht so einfach? Und eine Antwort darauf wäre vielleicht auch, brauchen wir da nicht ein neues Bewusstsein bei Leuten zum Zusammenhang von Arbeit, Zeit, Konsum und Ökologie? Und wie könnte man dann vielleicht dieses neue Bewusstsein heutzutage schaffen? Ja, man braucht ein neues Bewusstsein, das entwickelt sich ja zum Teil auch schon. Also man kann, glaube ich, nicht dieses Bewusstsein irgendwie schaffen. Wer soll das sein, der auf den Knopf drückt und dieses Bewusstsein dann schafft? Es entwickelt sich was. Es entwickelt sich zu langsam, aber es sind ja nicht wenige Menschen, wenn ich so mal die letzten 2, 3 Jahrzehnte überblicke. Es sind ja nicht wenige Menschen, die sich ganz grundlegende Gedanken machen und wissen, dass das so nicht weitergeht. Und die zum Teil im Rahmen der Möglichkeiten, die sie haben, auch versuchen schon, alles nicht ausreichend, aber versuchen schon etwas zu ändern. Also es gibt durchaus Menschen, die ihre individuelle Arbeitszeit verkürzen können, auch mit Lohnverlust und deswegen nicht am Hungertuch nagen. Ja, es gibt welche, die können das nicht. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt auch welche, und das beweist ja auch eine Praxis, die durchaus in der Lage sind, auch ihre Arbeitszeit individuell zu verkürzen. Das sind individuelle Entscheidungen, die niemandem vorzuschreiben sind. Das kann jeder, soll jeder für sich machen, wie er will. Aber viele stellen sich die Frage, was ist eigentlich Lebensqualität? Was will ich vom Leben? Habe ich lieber 7 Armbanduhren oder habe ich lieber mehr Zeit? Und das sind Fragen nach der Lebensqualität, die doch zunehmend mehr Menschen bewegen. Und ich nehme den Trend wahr, in den letzten 20, 30 Jahren zunehmend mehr Menschen, die sagen, dafür soll ich schuften. Ich soll schuften ohne Ende, nur damit ich noch mehr überflüssige T-Shirts habe. Das finde ich spannend. Das kann man nicht verordnen, sowas. Es gibt diese verschiedenen Bewegungen, die eine Beispielwirkung haben können auf Menschen. Aber im Grunde genommen muss man sehen, wie man das, was sich bei vielen Menschen entwickelt, zusammenfasst und wie das einen organisatorischen Ausdruck kriegt. Und da muss man Beispiele schaffen. Ganz wichtig ist, Beispiele zu schaffen. Wie kann man Leben organisieren jenseits des Ellenbogen-Egoismus? Wie kann man Leben organisieren jenseits dieses Zwangs, Arbeitsplatz verkaufen, verkaufen, verkaufen, verkaufen? Ich fand total spannend, das Wort musste ich erst lernen in der Corona-Zeit, diese Hackathons, wo sich Leute zusammengefunden haben in dieser Krise und haben gesagt, so, was können wir denn jetzt machen mit dem, was wir im Kopf haben? Was können wir denn da entwickeln? Die Merkel hatte damals in der Anfangszeit von Corona einen Hackathon einberufen. Da haben sich 30.000 Leute zusammengefunden virtuell und haben gesagt, was können wir machen mit dem, was wir im Kopf haben? Und da kamen total spannende Projekte raus, zum Beispiel ein Beatmungsgerät, das leicht zu bauen war, das wohl sehr effektiv ist. Und die Leute, die da beteiligt waren an dem Projekt, die waren begeistert. Die sagen, wir haben da gemerkt, was wir eigentlich alles in den Köpfen haben, was wir alles in den Köpfen haben. Das ist nur ein kleines Beispiel. Und man muss nicht warten, bis ein Bundeskanzler einen Hackathon einberuft. Kann man auch selber machen. Das machen auch welche. Es gibt eine total spannende Bewegung, Open Source Hardware Bewegung, Stichwort Chaos Computer Club und so weiter. Und diese ganzen Bewegungen, die viel zu klein sind noch, die noch längst nicht die Breitenwirkung haben, die sie bräuchten, beruhen auf einem uralten Grundprinzip. Und das Grundprinzip dieser Bewegungen, Selbstorganisationsbewegungen, lautet Kooperation statt Konkurrenz. Und dieses Prinzip, Kooperation statt Konkurrenz, das ist das genaue Gegenprinzip zum Kapitalismus, da heißt nämlich Konkurrenz statt Kooperation. Und es ist übrigens das Prinzip der Arbeiterbewegung. Die Arbeiterbewegung hat von Anfang an aufgebaut auf dem Prinzip Kooperation statt Konkurrenz. Und schon deswegen wäre es dringend notwendig für die klassischen linken Bewegungen, für die Gewerkschaften, für die Arbeiterbewegung zuzugehen auf diese Selbstorganisationsbewegungen und zu sehen, was könnten wir denn zusammen machen. Also wenn die Mieten für immer mehr Menschen völlig unerträglich werden, und das ist so, und das wird noch stärker werden, und deswegen Kämpfe um zum Beispiel die Überführung von Wohnungsbaukonzernen in Gemeineigentum geführt werden müssen, und wenn sie denn erfolgreich wären, was zu hoffen ist, wofür viel zu tun ist, dann stehen wir sofort vor der Frage, und wie verwalten wir jetzt? Wie verwalten wir jetzt die vielen Wohnungen? Und es gibt so viele Menschen, die das genau wissen, die das genau wissen, die all dieses Fachwissen haben. Und die Frage ist, wie können wir dieses Fachwissen organisieren, jenseits vom Verkauf der Ware Arbeitskraft? Und das ist nicht mehr nur eine theoretische Frage. Das wird zu einer ganz, ganz praktischen Frage werden, weil das Wohnungsproblem ist ein immer größeres Problem für immer mehr Menschen. Immer mehr Menschen, selbst besser verdienende Leute, die nicht das Glück haben, vielleicht irgendwann mal eine kleine Wohnung von den Eltern zu haben. Selbst besser verdienende Leute haben zunehmend Probleme, ihre Miete zu zahlen oder vielleicht sogar mal eine kleine Wohnung zu kaufen. Das Wohnungsproblem wird ein Riesenthema werden, und zwar ganz praktisch. Ganz praktisch für immer mehr Menschen. Die werden vor einem Riesenproblem stehen, und die müssen erstmal überhaupt nicht links sein und gar nichts, sondern müssen einfach den Anspruch ans Leben haben, sie wollen ordentlich wohnen können. Und da steckt, glaube ich, die Notwendigkeit und die Möglichkeit drin, dass sich da Bewegungen entwickeln, die sagen, nee, wir haben überhaupt keine Zeit dafür, immer noch mehr Autos zu produzieren und immer noch mehr Plastik ins Meer zu schütten und dafür schuften, schuften. Wir haben gar keine Zeit. Wir brauchen viel mehr Zeit, um zum Beispiel unsere Wohnungen ordentlich zu verwalten. Darin sehe ich ein Potenzial, weil es eben auch nicht von oben verordnet ist, sondern weil es ein Zwang ist, unter dem immer mehr Menschen stehen. Wenn ihr mehr von Lothar hören oder lesen wollt, besucht ihn am besten auf seiner Internetseite galo-bergemann.com. Zudem findet ihr viele weitere Texte und Vorträge zu den Themen Arbeitsfetisch oder radikale Arbeitszeitverkürzung unter www.krisis.org oder beim Podcastformat Emma und Fritz.